während es bedeutend schwieriger ist, die in Frage stehende Epoche auf das Nachher, auf ein klar definierbares Ende hin abzugrenzen. Bezeichnenderweise stellt sich dieses Problem im Falle des Begriffes Vormärz in viel geringerem Maße. Hier dürfte sich die durch die politische und diplomatische Ereignisgeschichte sich anbietende Periodisierung wohl durchgesetzt haben. Langsam. Noch langsamer? Ja. Die Formulierung konstitutionelle Verfassungsentwicklung geht von einem Vorverständnis von Verfassung insofern aus, als sie die heute übliche formal-juristische Definition von Verfassung als Konstitution, Verfassungsurkunde, als kodifiziertem Grundgesetz auf eine Entwicklungsstufe zurückprojiziert, in welcher die rechtlichen Voraussetzungen, die ökonomischen Bedingungen, die gesellschaftlichen Strukturen für ihre Realisierung erst im Entstehen begriffen waren. Die Beschränkung auf diese engere, formale Definition von Verfassung würde nun zwar vordergründig eine brauchbare Chronologie des Entwicklungsablaufes anbieten, doch wäre damit der Frage nach dessen strukturellen Bedingungen kaum Rechnung getragen. Während erzählbare Ereignisgeschichte auf einer mehr oder weniger exakten chronologischen Gliederung basiert, ändern sich Stellenwert und Charakter einer zeitlichen Zuordnung dann grundlegend, wenn langfristige Zustände und strukturelle Gegebenheiten im Zentrum des Interesses stehen. Indem nämlich Struktur und Ereignis ineinander fließen und sich wechselseitig bedingen, verliert das traditionelle Modell einer stringenten zeitlichen Abfolge an Aussagekraft. Der linearen Zeitreihe liegt das Netz dauernder, sich wandelnder Strukturen zugrunde, deren immanenter, prozesshafter Charakter eben darin besteht, innerhalb einer Klammer von präzisen zeitlichen Konstanten nicht fassbar zu sein. Es scheint mir daher legitim, jenen engeren Begriff von Verfassung in ein umfassenderes Begriffsschema von Verfassung als Verfasstheit einzubauen, abzurücken von einer an den konkreten Ergebnissen, den jeweiligen Verfassungsgesetzen orientierten Chronologie, die von der allerersten Verfassungsurkunde des österreichischen Kaiserstaates, von der Billersdorfschen Verfassung über den Kremsierer Entwurf, über die oktroyierte Märzverfassung, das Oktoberdiplom, Februarpatent zu den Dezembergesetzen des Jahres 1867 führen würde. Vielmehr sollen die Interdependenz von Verfassung und Gesellschaft, der Raster an strukturellen Voraussetzungen dieser österreichischen Verfassungsentwicklung, das zentrale Thema meiner Überlegungen darstellen. Denn das Verfassungsrecht entsteht nicht aus dem Recht der Gesetze, sondern aus dem Recht der Verhältnisse, schrieb Lorenz von Stein in seiner 1852 erschienenen Schrift zur preußischen Verfassungsfrage. Das praktisch Mögliche vom abstrakt Richtigen unterscheidend, ging Stein, der soeben sein großes Werk über die Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich abgeschlossen und dabei die theoretische Möglichkeit eines Analogieschlusses von Frankreich auf Deutschland ausgewogen hatte, der Frage nach, inwieweit Preußen überhaupt in jenem westlichen Sinne verfassungsfähig sei. Bekanntermaßen legte er dieser Fragestellung ein Modell von drei Grundvoraussetzungen einer tragfähigen, auf der Gesellschaft basierenden parlamentarischen Verfassung zugrunde, nämlich ihre historische, ihre volkswirtschaftliche und ihre gesellschaftliche Voraussetzung. Die Brauchbarkeit dieser Theorie, die sich nicht zuletzt an der späteren Erfüllung von Steins Prognosen zeigte, Stein hatte die Überwindung der Hindernisse, die einer preußischen Verfassung im Wege stünden, durch eine deutsche Verfassung vorhergesagt. Die Brauchbarkeit dieser Theorie also lässt meiner Ansicht nach den Versuch wert erscheinen, das steinsche Modell auf Österreich zu übertragen oder mit anderen Worten die Frage nach der Verfassungsfähigkeit Österreichs in analoger Weise zu stellen. Dabei gehe ich von einer Konzeption Österreichs aus, die gewissermaßen von oben, von der gesamtstaatlichen Perspektive herkommt, wohl wissend, dass damit jenem wesentlichen Charakteristikum der Habsburger Monarchie, nämlich der Verschiedenheit seiner Bestandteile, nicht Rechnung getragen wird. Mit Herrn Melville, der gestern so überzeugend gezeigt hat, wie zielführend und notwendig die entsprechende Analyse von unten, von der konkreten regionalen Gegebenheit her ist, bin ich der Meinung, dass die zukünftige Aufgabe der Historiografie darin liegen wird, in komparativen Verfahren, in Gegenüberstellung der jeweiligen regionalen Untersuchungen, jenen vielfältigen Komplex, wie ihn die Habsburger Monarchie im 19. Jahrhundert darstellte, zu erfassen und dann in Beziehung zur gesamtstaatlichen Entwicklung zu stellen. Trotzdem scheint es mir legitim, in einem grundsätzlichen Überblick jene gesamtstaatliche Perspektive einzunehmen, zumal gerade in der Konsolidierung dieses Gesamtstaates das Anliegen schlechthin der neoabsolutistischen Ära lag und in der Verfassung selbst die Möglichkeit einer umfassenden, verbindenden Umklammerung der zentrifugalen Kräfte gesehen wurde. Damit komme ich also zu diesem steinschen Modell und zum ersten Punkt, zur historischen Voraussetzung, nach Stein eine gemeinsame landständische Tradition als entscheidendes integrierendes Moment für die Heranbildung moderner Nationen. Diese historische Voraussetzung stößt auf Österreich bezogen sogleich in den Kern jener spezifisch österreichischen Problematik vor, die man als den immanenten Widerspruch des österreichischen Staatsbildungsprozesses bezeichnen könnte. Während im Westen der Abbau des Feudalsystems und damit die Möglichkeit einer konstitutionellen Entwicklung auf der Basis eines bereits vorhandenen, zentralisierten Einheitsstaates stattfinden konnte, musste dieser letztere in Österreich erst durch die Zerschlagung der ständischen Vorrechte geschaffen werden. Beide Komponenten fielen in Österreich zeitlich zusammen. Zweck und Mittel waren in fataler Weise ineinander verflochten. Was sich seit 1804 als Kaisertum Österreich präsentierte, war ein staatliches Gebilde, dessen Konsolidierung mit der Aushöhlung der ständischen feudalen Ordnung des Heiligen Römischen Reiches zwangsläufig verbunden war, wenn auch deren Kongruenz in territorialer Hinsicht nicht gegeben war. Die Umwandlung jener von Otto Brunner sogenannten monarchischen Union von Ständestaaten, die sich im Laufe der Jahrhunderte zwischen Reich und Stände geschoben hatte, in einen absoluten monarchischen Staat des 18. und 19. Jahrhunderts, hatte zwar dem Reichsgedanken und der Einheit des Alten Reiches ihre Grundlage entzogen. Jedoch war auf der Ebene der seit der pragmatischen Sanktion zur Unio Perpetua Vereinigten Königreiche und Länder nicht jener Grad an Staatlichkeit erreicht worden, der als integrierende Kraft die heterogenen Bestandteile zusammenhalten hätte können. Die Dynastie fungierte als verbindende Klammer, nachdem die alte Reichseinheit sich aufgelöst und der neue Einheitsstaat erst unvollkommen verwirklicht war. Eine gemeinsame reichsständische Tradition als Basis einer potenziellen Staatsbildung, als mögliche historische Vorform einer Volksvertretung auf der Ebene des späteren Gesamtstaates, hatte es für den Komplex des österreichischen Kaisertums nicht gegeben. Einzelne Länder wie etwa Ungarn oder Siebenbürgen waren überhaupt außerhalb des Reichsverbandes gestanden und auch innerhalb der Länderverbindung des Hauses Österreich war die Stellung der verschiedenen Länder zum Reich unterschiedlich gewesen, wie etwa im Falle Salzburgs. Eine gemeinsame landständische Tradition hingegen, auf welche die jeweiligen Länder für sich betrachtet wohl zurückblicken konnten, bedeutete von der Perspektive des Gesamtstaates aus gesehen keineswegs das Wirksamwerden einer integrierenden, staatsbildenden Kraft, sondern viel eher dessen Gegenteil. Dies nicht nur deshalb, weil die Konsolidierung der Teile notwendigerweise die Schwächung des Ganzen mit sich hätte bringen müssen, sondern insbesondere darum, weil diese lange andauernde landständische Tradition auf der Ebene der Länder überdies ein retardierendes Element für die Heranbildung des Einheitsstaates darstellte. Noch in der Billersdorfschen Verfassung 1848 wurden die Landstände ausdrücklich beibehalten. Die oktroyierte Märzverfassung von 1849 hob zwar de jure die landständische Verfassung auf, doch erhielten die Länder erst innerhalb der Reichsverfassung von 1861 eigene Landesordnungen, in welchen die Umwandlung der bisherigen Landesvertretung in einen aus Kurien bestehenden Landtag ausgesprochen wurde. Ein Vorgang, in welchem sich symbolisch der Übergang von einer ständischen zu einer Klassengesellschaft ausdrückte, der jedoch, was die faktische Machtverschiebung betrifft, in der Substanz noch wenig änderte. Wie wir später noch bei der Erörterung des Problemkreises Zentralismus-Föderalismus sehen werden, führte nun gerade jene gemeinsame landständische Tradition zielsicher in die Aufrechterhaltung von ländlichen Partikularinteressen, wobei im bewussten Festhalten an der ständisch-feudalen Gesellschaftsordnung der staatlichen Modernisierung entgegengewirkt wurde. Mit dieser letzten Feststellung, mit der Unterstreichung des konservativen Moments, das die landständische Tradition in den österreichischen Staatsbildungsprozess einbrachte, komme ich zum zweiten von Stein angeführten Gesichtspunkt, der mit ersterem eng verflochten ist, zu den ökonomischen Voraussetzungen. In derselben Weise, wie das vormärzliche Stabilitätssystem den Status quo an mangelnder Staatlichkeit innerhalb des eben geschilderten staatlich-ständischen Spannungsfeldes konserviert hatte, in derselben Weise, wie die staatliche Administration in das Gerichts- und Verwaltungsgefüge einer nach wie vor grundherrschaftlichen Ordnung nicht hineinreichte, ebenso waren mit dem Fortleben der Grundherrschaft die ökonomischen Bedingungen eines vorkapitalistischen Agrarstaates grundsätzlich unverändert geblieben. Ebenso wenig wie die staatliche Verwaltung waren Zuständigkeitsbereich und regionale Kompetenzen der zentralen staatlichen Finanzbehörde, der Allgemeinen Hofkammer, in einer Art abgeklärt, dass die finanzpolitische Durchdringung auf staatlicher Ebene realisierbar und effektiv gewesen wäre. Bekanntermaßen verlangsamte das zollpolitische Prohibitivsystem die Modernisierung der industriellen Produktion. Hauptfaktor und Grundlage der Wirtschaft blieb weiterhin die landwirtschaftliche Produktion. Im Vergleich zum Westen und im Vergleich zum Zollverein blieb die vormärzliche industrielle Entwicklung Österreichs zurück, auch wenn hier, wie wir gesehen haben, entscheidende regionale Unterschiede zu berücksichtigen sind. Abgesehen von den ökonomisch fortgeschrittensten Gebieten Oberitaliens, Böhmens und Niederösterreichs, genügt es hierbei an das Ost-West-Gefälle zu erinnern, welches durch den noch einseitigere agrarstaatlichen Charakter des Ostens der Monarchie und die von Westen nach Osten sinkende agrarische Bewirtschaftungsintensität gekennzeichnet ist. Modernisierende Wirkung kam allerdings schon während des Vormärz dem Ausbau der Infrastrukturen zu, wodurch sich die Voraussetzungen großräumiger Wirtschaftspolitik herauszubilden begannen. Trotz ihres relativen Zurückbleibens gegenüber höher industrialisierten Ländern verzeichneten zumindest die westlichen Teile der Habsburger Monarchie eine gewisse wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik, die sich von der allgemeinen Stagnation der politischen Verfassung, der Gesetzgebung und der staatlichen Institutionen auffällig abhoben. So charakterisierte Harm Hinrich Brandt, dessen voluminöses Werk über die Finanzpolitik des Neoabsolutismus vor kurzem erschienen ist, zusammenfassend die wirtschaftliche Situation im Vormärz. Die entscheidenden Impulse für die wirtschaftliche Modernisierung der Habsburger Monarchie wurden allerdings erst durch Revolution und Neoabsolutismus gesetzt. Die Grundentlastung als die entscheidende Errungenschaft der 48er Revolution für Österreich schuf erst die Voraussetzungen einer modernen kapitalistischen Wirtschaft. Die Grundentlastung bildete die Basis, auf welche sich das fortschrittliche wirtschaftspolitische Programm der neoabsolutistischen Ära entfalten konnte. Mit der Gründung der Handelskammern, dem Ausbau des Bankwesens, mit der Aufhebung der Zwischenzolllinie, dem Handelsvertrag mit dem Zollverein, mit der Privatisierung der Eisenbahnen, schließlich mit der freien Gewerbeordnung von 1859, war es letztlich der Neoabsolutismus, welcher die entscheidenden Maßnahmen einer liberalen Wirtschaftspolitik getroffen hatte. Eine Tatsache, die mittlerweile durch die Forschung anerkannt ist, nachdem der Neoabsolutismus jahrzehntelang durch die in der Tradition des politischen Liberalismus stehenden Historiker als Periode politischer und staatlicher Unterdrückung verteufelt worden war. Die gesellschaftliche Situation als dritter und wesentlicher Punkt des Steinschen Modells ergibt sich wiederum in Zusammenhang mit den ökonomischen Bedingungen. Ausgehend von dem die neuzeitliche Entwicklung kennzeichnenden Gegensatz zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen politischem Staat und bürgerlicher Gesellschaft, die über der Frage des politischen Machtanspruchs miteinander in Konflikt gerieten, was sich in Verfassungsfrage als Spannungsmoment zwischen monarchischem Prinzip und Volkssouveränität äußerte, kam Stein zu dem überraschenden Ergebnis, dass es in Preußen eine homogene Gesellschaft, die sich in einer Staatsverfassung ihren angemessenen Ausdruck hätte verschaffen können, nicht gab. Hatte sich die Frage nach der historischen Voraussetzung für Österreich aufgrund der geschilderten spezifisch österreichischen Gegebenheiten grundlegend anders gestellt, war Preußen in seiner wirtschaftlichen Entwicklung infolge der bereits vorrevolutionären liberalen Wirtschaftspolitik Österreich voraus. Es war dies übrigens eine Beobachtung, die Stein veranlasst hatte, die Verwirklichung einer deutschen Volksvertretung auf der Basis des Zollvereins vorherzusagen. Wenn also in diesen beiden Komponenten die preußische und österreichische Situation sich unterscheiden, so scheinen mir in diesem dritten Punkt die Verhältnisse in Österreich und Preußen ähnlich gelagert zu sein. Auch in Österreich gab es 1848 noch keine homogene bürgerliche Gesellschaft, die sich als potenzieller Träger einer parlamentarischen Verfassung hätte ausweisen können. Vielmehr handelt es sich auch in Österreich um das Phänomen einer durch ökonomische und administrative Strukturveränderungen sich wandelnden Gesellschaft. Der prolongierte agrarstaatliche Charakter der österreichischen Wirtschaft bedingte wiederum ein Überwiegen von im agrarischen Bereich verankerten Bevölkerungsgruppen, erst im Zuge der neoabsolutistischen Modernisierung setzte sich der Urbanisierungsprozess in Gang. Das Bürgertum der Revolution des Jahres 1848 war in Österreich noch mehr als in Preußen Bildungsbürgertum, weit mehr als Besitzbürgertum. In dieser Unterscheidung scheint mir auch ein wesentlicher Faktor zu liegen. Die österreichische Wirtschaft produzierte wohl auch auf weitere Sicht und hier im Gegensatz zur späteren deutschen Entwicklung kein eigentliches industrielles Großbürgertum. Abhängigkeit von ausländischem Kapital und mangelndes Großunternehmertum, das Vorherrschen klein- und mittelbetrieblicher Industrie, legten in Österreich auch für die folgende Zeit den Schwerpunkt der bürgerlichen Emanzipation auf jenes andere Kapital, das dem nicht besitzenden Bürger als Steigbügel seines gesellschaftlichen Aufstiegs diente, nämlich auf die Bildung. Auf diesen Punkt werde ich dann später noch zurückkommen. Wohl bildete hingegen, analog zu Preußen, der Bereich der Staatsverwaltung ein Reservoir bürgerlicher Kräfte, in dem jedoch die Beamtenschaft den letzten Stand darstellte, in welchem gesellschaftliche und staatliche Funktionen zusammenfielen, konnte die notwendige Verankerung einer parlamentarischen Verfassung in dieser Gruppe nicht liegen. Die heterogene Gesellschaft war in sich noch nicht einer ihr angemessenen Konstitution fähig. Wenn ich bisher die nationale Problematik beiseite gelassen habe, weil diese meiner Ansicht nach ohnehin zum bestimmenden Leitmotiv der österreichischen Geschichte des 19. Jahrhunderts hochgespielt worden ist, so muss sie in diesem Zusammenhang doch zumindest erwähnt werden. Indem nämlich jener Prozess der gesellschaftlichen Umwandlung, wenn auch mit verschiedener Intensität und Beschleunigung, alle Nationen des österreichischen Kaiserstaates umfasste, musste er unweigerlich Interessenskonflikte zwischen diesen und der dominierenden deutschsprachigen staatstragenden Nation nach sich ziehen. Denn der Ausbau der staatlichen Administration ging ja ebenso wie die wirtschaftspolitische Neugestaltung von einem deutschen Zentrum aus. Die zentralistische, an der Konsolidierung des Staates orientierte Verwaltungsreform des Neoabsolutismus bedeutete zugleich auch die staatliche Durchdringung der heterogenen nationalen Bereiche der Habsburger Monarchie, worin zweifellos ein wesentliches Hindernis der österreichischen Staatsentwicklung gelegen war. Damit scheint mir neben den drei steinschen Grundvoraussetzungen noch eine vierte von Bedeutung zu sein, nämlich die administrativ-institutionelle Voraussetzung. Der Dualismus, staatliche Verwaltung, ständische Ordnung, wurde in Österreich ebenfalls durch die Revolution zerschlagen, sowie durch sie erstmalig ein nach rigiden sachlichen Kompetenzen gegliedertes Ministerialsystem geschaffen worden war. Es liegt ein weiteres Verdienst der neoabsolutistischen Periode darin, ein staatliches Verwaltungssystem kreiert zu haben, das die Erfordernisse moderner Staatlichkeit erfüllte und damit die Rahmenbedingungen einer zukünftigen Verfassung setzte. Es war letztlich die Bürokratie, welche das modernisierende Element der Gesellschaft bildete. Die fortschrittliche Diktatur der zentralisierenden deutschen Bürokratie kennzeichnet jene nachmärzliche Periode, die, indem sie erst die Voraussetzungen schuf, eo ipso nicht verfassungsfähig sein konnte. Es wäre eine eigene Untersuchung wert, dem Verhaftetsein in der josephinischen Tradition und dem darauf zurückzuführenden, subalternen, obrigkeitsgebundenen Verhalten dieser österreichischen Bürokratie nachzugehen, zu analysieren, inwieweit jener spezifisch österreichische Charakter der Bürokratie seinerseits wieder ein retardierendes Element innerhalb des Modernisierungsprozesses mit sich gebracht haben mag. Doch würde diese Frage hier wohl zu weit führen. Was damit in Bezug auf die Bürokratie kurz angedeutet wurde, soll jedoch einen Aspekt einbringen, der ebenfalls von Wichtigkeit erscheint. Wenn bisher von Gesellschaft und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen die Rede war, so steht das damit in engem Zusammenhang, was heute als kollektive Mentalitäten bezeichnet wird. Der Übergang von einer ständig gegliederten Agrargesellschaft in eine horizontale bürgerliche, dabei bin ich mir bewusst, dass man eigentlich eine neuzeitliche Neudefinition von bürgerlich finden müsste, indem es nämlich auch im Mittelalter Bürger in diesem Sinne, in einem anderen Sinne gegeben hat, aber ich verwende diesen Begriff in seinem neuzeitlichen Sinn. Der Übergang also von einer ständig gegliederten Agrargesellschaft in eine horizontale bürgerliche Industriegesellschaft musste einschneidende mentale Veränderungen mit sich bringen oder aber zur Voraussetzung haben, denen nachzugehen und die nachzuzeichnen, eine faszinierende Aufgabe ist, die hier und jetzt selbstverständlich auch nicht annähernd zufriedenstellend gelöst werden kann. Es sei mir aber erlaubt, wenige hypothetische Bemerkungen dazu in den Raum zu stellen. Wie Koselleck in seiner jüngsten Arbeit über die Semantik geschichtlicher Zeiten dargelegt hat, musste sich in der späteren Neuzeit und insbesondere mit dem Erlebnis der Französischen Revolution die Erfahrbarkeit von Zeit und Zukunft insofern gewandelt haben, als die Vorstellung einer zyklischen Wiederholbarkeit aller bisherigen Geschichte der Erwartung einer ins Unbekannte tendierenden Zukunft weichen musste. Beschleunigung der Zeit und unvorhersehbare Möglichkeiten mit sich bringende Zukunft bedingten als neue Erfahrungskategorien der postrevolutionären Generation deren Denken in entscheidender Weise. Es könnte in diesem Sinne auch zielführend sein, sich den Bedeutungswandel einzelner moderner Begriffe vor Augen zu führen. Die Revolution, anfangs aus dem naturalen Sternenumfang abgeleitet und kreisförmig in die naturhafte Bewegung eingelassen, gewinnt in ihrer neueren Bedeutung noch als eine unumkehrbare Richtung. Die Reaktion, im 18. Jahrhundert noch als mechanische Kategorie verwendet, wird funktional zu einer Bewegung, die diese Revolution aufzuhalten trachtet. Nicht zuletzt kann die Loslösung des Begriffes Religion aus dessen ursprünglicher Bedeutung als Rückbindung, als Ausdruck der säkularisierten, privatisierten Gläubigkeit gelten, in dem Sinne, als aus dem Zusammenbruch des religiösen Soziallebens jeder Einzelne ein Stück Religion als unsterbliche Seele nach Hause trug. Was mit diesen wenigen Andeutungen bezweckt werden sollte, war eine annähernde Aufspürung dessen, was hinter der Wandlung einzelner Begriffsinhalte an Bewusstseinsveränderung durchzuleuchten vermag. Das Bewusstsein, in eine neue Zeit, in eine neue Epoche eingetreten zu sein, in der die Zukunft nicht mehr zwingenden Gesetzen unterworfen, sondern machbar geworden ist, war an die Stelle einer zuvor jahrhundertelang erwarteten Endzeit getreten und, eng damit verwoben, das Selbstbewusstsein einer auf der Bedeutung des Individuums basierenden metaphysischen Freiheitsidee. Dynamik und Beschleunigung lösten die Statik vergangener Epochen ab und lösten in den folgenden Generationen einen zukunftsorientierten Fortschrittsglauben aus, der für die Aktivität der neuen Zeit charakteristisch war, sie wesentlich mitbedingte und in Rückkoppelung durch sie erneut gesteigert wurde. Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt nun jene Generation genauer, die 1848 und in den folgenden Jahren der österreichischen Geschichte ihr Gepräge gab, so sieht man sich einer Generation gegenüber, die zum überwiegenden Teil um die Jahrhundertwende oder im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, also nach der Französischen Revolution, geboren war und im vormärzlichen Stabilitätssystem geprägt worden ist. Dies erklärt sich nicht nur aus einer natürlichen Vorgegebenheit, indem nämlich jene Geburtsjahrgänge zwangsläufig um die Jahrhundertmitte das Angebot an aktionsfähigen Männern stellten, wie allein der Hinweis auf Kübeck, Radetzky, Windischgrätz, die bezeichnenderweise einer früheren Generation angehörten, beweisen mag. Während für die späteren Jahre, also etwa im Vergleich mit 1860-61, ein kontinuierliches Überfließen der Generationen gegeben ist, zeigt sich 1848 ein deutlich erkennbarer Bruch in der Generationsabfolge. Es beginnt die Ära der postrevolutionären Vormärzgeneration, die alle jene Elemente in sich trug, die auch die Epoche kennzeichnen. Dynamik und Modernisierungswillen und deren Umsetzung und Realisierung in einem bürokratischen, obrigkeitsstaatlichen System. Trotz dieser immanenten Gemeinsamkeit lagen gleichwohl grundlegende Unterschiede darin, wie sich die aus dem jeweiligen sozioökonomischen Hintergrund gespeiste Reaktion auf jene intersubjektive Erfahrung manifestierte. In dieser Unterscheidung begann sich jener Zwiespalt zu entwickeln, der die österreichische Geschichte im 19. Jahrhundert maßgeblich bestimmt und gekennzeichnet hat. Dieser Gegensatz spiegelt sich in der unmittelbaren Verfassungsentwicklung ebenso wider wie in der vielgeschmähten Widersprüchlichkeit der nachmärzlichen Wissenschafts- und Kirchenpolitik bis hin zur späteren Polarisierung der politischen Parteien. In der Verfassungsfrage selbst äußert sich dieser Gegensatz in der auch von den Zeitgenossen als fundamental empfundenen Problematik, ob der zukünftigen Verfassung ein zentralistischer Einheitsstaat oder ein auf föderalistischer Basis errichteter Staat zugrunde liegen sollte, was in der Substanz staatliche Durchdringung und Modernisierung auf der einen Seite, Festhalten an den altständischen, landständischen Vorrechten auf der anderen Seite bedeutete. Das bekannte Hin- und Herpendeln in diesem Spannungsfeld, man denke nur etwa an die unterschiedlichen Lösungsversuche im Oktoberdiplom und im Februarpatent oder noch an das Hohenwartsche Intermezzo in der späteren Zeit 1870-71. Dieses Hin- und Herpendeln durchzog die Verfassungsexperimente des Jahrhunderts von Anfang an. Die Person des Kaisers selbst ist ein sprechendes Beispiel für jene Ambivalenz. In seiner gesellschaftlichen, mentalen, bildungsmäßigen Struktur dem ständisch-konservativen Element näherstehend, als Politiker die Notwendigkeit zentralstaatlicher Konsolidierung als Ausgangspunkt moderner Machtstaatspolitik erkennend, vereinigte der Kaiser in sich selbst jene ihm als Person oft zum Vorwurf gemachte Widersprüchlichkeit. In politische Kategorien umgesetzt, handelte es sich letztendlich um den Gegensatz zwischen Liberalismus und Konservativismus, zwischen liberaler Verfassungspartei und ständischen Feudalkonservativen. Und hier lässt sich jene vorher angesprochene unterschiedliche Reaktion in der gedanklichen Konzeption deutlich nachzeichnen. Ging der Liberalismus von der Vorstellung der freien Individualität aus, deren Kräfte sich in voller Autonomie und Freiheit selbst entfalten sollen, basierte der ständisch-feudale Konservativismus auf der Überzeugung, dass nur in einer hierarchischen Gliederung der Gesellschaft welche in Fortführung des alten Schutzpflichtgedankens einer patriarchalischen Ethik den Einzelnen in ein nach oben und unten abgehobenes Sozialgefüge einband, das nur darin die Voraussetzungen einer gedeihlichen Entwicklung im neuen Sinne des Gemeinwohls gegeben waren. Einmal also das emanzipatorische Element einer nach politischer und gesellschaftlicher Machtgewinnung tendierenden bürgerlichen Aufsteigerschicht, auf der anderen Seite das beharrende, sich auf die christliche Sozialethik berufende Element einer aristokratischen Elite, die um die Aufrechterhaltung des Status quo, das heißt ihrer noch immer gegebenen gesellschaftlichen Vormachtstellung kämpfte. Diese etwas vergröbernde Skizze, in die natürlich im Detail Überlagerungen und Verschiebungen einzubringen wären, zum Beispiel den Unterschied zwischen Andrian Wehrburg und Thun, leuchtet als Hintergrund in allen die neoabsolutistische Umgestaltung Österreichs betreffenden Belangen durch. Ob man nun etwa den Kampf um die freiheitliche Gewerbeordnung oder die Unterrichts- und Universitätsreform in Betracht ziehen mag. Gerade letzterer Komplex, die Frage der Umgestaltung des österreichischen Lern- und Lehrbetriebes, scheint mir ein besonders signifikantes Moment zu sein. Reorganisierung des Unterrichts im Sinne der Lehr- und Lernfreiheit auf der einen Seite, ein paar Jahre später, 1855, mit dem Konkordat die Steigerung des kirchlichen Einflusses auf den Unterricht, die Rückgabe der Volksschulen in kirchliche Hand. Das Bemühen um die Wissenschaftlichkeit der philosophischen Fakultät, ja die Gründung der philosophischen Fakultät an sich, parallel zu einer Neugestaltung der juristischen Fakultäten im Sinne einer Abkehr vom aufklärerischen Natur- und Vernunftrecht und einer Betonung des historischen, gewordenen, gewachsenen Rechts. In der oft so bezeichneten janusköpfigen Gestalt des neoabsolutistischen Unterrichtsministers Thun ist jene christlich-ständisch-patriarchalische Konzeption exemplarisch fassbar. In ihrer ganzen Bandbreite manifestiert sich hier jene sich selbst als fortschrittlich begreifende ständische Freiheitsidee, die in der offiziellen österreichischen Philosophie, welche sich ja bekanntlich dem deutschen Idealismus verweigert hat, in der Philosophie des Herbart-Bolzano-Kreises ihren Ausdruck fand. Demgegenüber entwickelte sich die emanzipatorische Kraft, die humanistische Vorstellung des auf dem Wege der Bildung sich selbst entfaltenden Individuums gleichsam im Hintergrund. Das auf Kant, Goethe und Humboldt gegründete Schullesebuch eines Stifters, der seinen Freiherrn von Riesach im Nachsommer den Lobgesang der freien menschlichen Entwicklung unabhängig von der Vorstellung der Menschheit im eudämonistischen Sinne dienen zu wollen, aussprechen ließ. Ein solches Lesebuch musste in diesem österreichischen Unterrichtsministerium abgewiesen werden, dessen Ideale in einer in christlicher Verantwortung aufgehenden, durchweg eudämonistischen Vorstellungswelt begründet lagen. Wie nahe sich die beiden scheinbar so gegensätzlichen Konzeptionen im Grunde doch standen, darin liegt das den Zeitgenossen sicher nicht bewusste Paradoxon, das einer wirklichen emanzipatorischen Bewegung im Wege stand. Die Mystifizierung eines Freiheitsideals, das auf einer idealisierenden und daher beschränkenden Sicht des Menschen beruhte, die Übernahme des alteuropäischen Tugendkatalogs in eine neue Freiheitsreligion unterschied sich von der patriarchalischen Ethik der Konservativen, keineswegs so substanziell, wie es den Anschein hatte. Indem Bildung als wesentliches Vehikel bürgerlicher Emanzipation fungierte, zumal in Österreich, wo dies über den Besitz schwieriger war, diese Bildung sich jedoch christlich-abendländische Bildungsinhalte anverleibte und mit einem neuen, in seinem idealisierenden Anspruch restriktiven Menschheitsideal verband, wurde die Bildung ihrerseits zu einem konservativen Schichtungskriterium, das die neu gebildete bürgerliche Klasse von all dem abzuheben hatte, das außerhalb dieser Bildungs- und Wertkategorien stand. In dieser präparierten, elitären, bürgerlichen Freiheit lag nicht zuletzt ein wesentliches Hindernis für die Verwirklichung einer von allen Schichten des Volkes getragenen demokratischen Emanzipation. Zusammenfassend möchte ich Folgendes festhalten. Österreich war nach der Revolution von 1848 aufgrund seiner historischen, institutionellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Voraussetzungen nicht verfassungsfähig. Diese Voraussetzungen mussten und konnten erst im Neoabsolutismus geschaffen werden. Die Verfassungsexperimente 1848-49, die neoabsolutistische Sistierung durch das Silvesterpatent, die neuerlichen Verfassungsversuche 1860-61, die erneute Sistierung 1865 waren Ausfluss dieser Gegebenheiten. Die Charakteristika der österreichischen Verfassungsentwicklung, das unverhältnismäßig lange Persistieren ständischer Elemente, die verzögerte Herausbildung einer echten Volksvertretung auf gesamtstaatlicher Ebene, bekanntlich wurde der Reichsrat bis 1873 von den Landtagen beschickt, die langsame Beschneidung der ausschließlich monarchischen Kompetenzen, sogenannten Prärogativen der Krone, die disproportionale Gewichtigkeit des Herrenhauses, all diese Dinge finden in dieser mangelnden Verfassungsfähigkeit ihre strukturelle Basis. Die Umwandlung eines ständisch-feudalen Agrarstaates in einen kapitalistischen bürgerlichen Industriestaat verlief in Österreich nicht in zeitlicher Aufeinanderfolge, sondern parallel und in permanenter Interdependenz zur Entwicklung einer parlamentarischen Verfassung. Diese Umwandlung erfolgte zudem in josephinischer Tradition von oben durch gesetztes Recht und im Weiterleben konservativer, undemokratischer Zielvorstellungen, wie anhand der Bildungsfrage gezeigt wurde, und nahm dadurch jenen spezifisch österreichischen Weg, dessen Charakterisierung als fortwurstelnden, treffender Ausdruck einer im Grunde ungelösten Problematik war. Dankeschön. Ore di questo incontro parlerà sull'amministrazione periferica fra interessi.